Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 170 mit Joe Tex, John Scofield, Scott McKeon, Ariel Posen, Frankie Newton, Teddy Hill, Willie Maben, Linda Hayes, Fern Jones, Connie Francis, Bo Diddley, The Blues Rockers, Sonny Scott und Walter Roland und Solomon Burke. Can nobody love you like I'm loving you, baby? 'Cause they don't know how to love you like I do. And can nobody love you like I'm loving you, baby? 'Cause they don't know how to love you like I do. I'm gonna love you in the morning, love you late at night. Girl, I ain't gonna stop loving you till you tell me everything's all right. Everything's all right. Can nobody love you like I'm loving you right now? 'Cause they don't know how to love you like I do. And oh, can nobody kiss you like I'm kissing you, little girl? 'Cause they don't know how to kiss you like I do. And let me tell you, can nobody talk to you like I'm talking to you right now? 'Cause they don't know how to talk I do. Now listen, Sam called you cake and ice cream, and he called you cherry pie. Great Charles called you his sunshine, but you're the apple of my eye. And I ain't gonna let nobody love you like I'm loving you right now, 'cause they don't know how to love you like I do. No, they don't know how to love you like I do. Ham hock, pork chops, collard greens and polly pop, candied yams, cornbread and cabbage on the side. Yum yum, woo-hoo, yum yum, yeah. That's what my New Jersey baby's gonna fix for me when I get home. Pig feet, something sweet, red beans and potted meat, a five-layer banana cake makes everything all ready. Yum yum, woo-hoo, yum yum. That's what my New Jersey baby's gonna fix for me when I get home. Oh yeah, you think she ain't, but she is. Sardines, hot sauce and onion rings, Georgia peaches, cottage cheese, lettuce and whipped cream. Yum yum, woo, yum yum, oh yeah. That's what my New Jersey baby's gonna fix for me when I get home. French fries, black eyes, boiled corn and chicken thighs, gumbo, rice pudding and buttermilk is fine. Yum yum, woo, yum. That's what my New Jersey baby's gonna fix for me when I get home. She's gonna fix it when I get home. So look out, baby, here I come. And just keep them pots on. I'm gonna be licking my fingers. and thorns. So look out, baby, here I come. New Jersey. In this old town, that's where my true love hangs around. Don't you know he takes all the women right down on his knee, and he tells them a tale he won't tell me. Now let me tell you, don't you know that it's hard? Ain't it hard? Ain't it hard? Ain't it hard? Hard, hard. Ain't it hard? To love someone and never did you? Let me tell you, it's a hard, ain't it hard, hard, hard, ain't it hard? It's hard, ain't it hard, hard, hard, ain't it hard to love someone who never will be true. The first time that I saw my true love, she was walking by my door, and don't you know that the next time I saw her false-hearted smile, she was laying a cold on the floor. Ever since, don't you know it's been hard, ain't it hard, ain't it hard, ain't it hard, ain't it hard, ain't it hard, hard, hard, ain't it hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard, who's gonna hold your precious hand? Who's gonna kiss your ruby mouth? And who's gonna talk your future over while I'm out there working like a dog way down in the south? Mit frühem Soul von zwei Legenden dieses Genres startete ich diese Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro. Salomon Burke kam gleich zweimal zum Einsatz. Beide Male war eine akustische Konzertgitarre im Arrangement deutlich zu hören. Das kam gar nicht so oft vor, deshalb erwähne ich es. Eine E-Gitarre war ja Standard und auch eine Western-Gitarre mit Stahlsaiten war nicht so selten. Salomon Burke's Can't Nobody Love You entstand 1963, bereits 1959 spielte Joe Tex deutlich noch von Little Richard beeinflusst Yum Yum ein. Das dritte Lied im Bunde war Heart Ain't It Hard von 1964, auch von Salomon Burke, und stammte im Original von Woody Guthrie, dem Protestsänger der 40er Jahre, This Land Is Your Land, und somit Vorgänger von Bob Dylan. Stilwechsel, drei E-Gitarristen. Ich fange mal mit dem Ältesten an. John Scofield war mit Medeski, Martin and Wood 1998 im Studio. Heraus kam dabei unter anderem Jeep on 35. Thank you. Mit Scott McKeon und Ben Jones kommen jetzt zwei Gitarristen, die schon einmal mit einer Coverversion von Eleanor Rigby präsentiert hatte, in einer anderen Folge natürlich. 2022 nahmen sie den Titel Zapruder auf, am Bass übrigens ein Sohn des Bassisten Pino Palladino, Rocco Palladino. Thank you. Jetzt geht es zurück in die Swing-Ära, als Jazz Teil der damaligen Popmusik war, noch nicht so etabliert wie heute und eher naserümpfend zur Kenntnis genommen. Ich habe mal zwei nicht ganz so prominente Vertreter dieser Zeit ausgesucht. Zwischen 1937 und 1939 wurden 14 Aufnahmen mit dem Trompeter Frankie Newton 1906 bis 1954 produziert. Warum ist der Mann nicht bekannter geworden? Oft kann man das ja gar nicht mehr nachvollziehen oder hundertprozentig beantworten. Aber im Falle von Frankie Newton, der ein aktiver Kommunist in den USA war, verwundert dann das doch nicht so sehr, dass die Schallplattenkarriere eher kurz war. Auf Britwood Stomp sind neben Cozy Cole an den Drums übrigens zwei noch weitaus bekanntere Musiker als Frankie Newton zu hören, nämlich die Klarinettisten Edmund Hall und Russell Prokop. Der zweite Titel heißt Blue Risen Fantasy von 1937 ist vom Tenorsaxophonisten Teddy Hill. In dessen Band spielte unter anderem neben den Trompetern Roy Eldridge und Dizzy Gillespie auch einmal Frankie Newton. Thank you. better let that gal alone. Say, man, come in. You know I wouldn't tell you nothing wrong. I thought that gal was kind and sweet, but look at me now, I ain't got no teeth. Say, man, come in. You better let that gal alone. Say, man, come in. You better let that gal alone. Say, man, come in. You know I wouldn't tell you nothing wrong. Now Joe thought she was sweet and shy, but look at him now, he's got two black eyes. Say, man, come in. You better let that gal alone. Man, you better run quick, because here she comes with a great big stick. Say, man, come here. You better let that gal alone. Say, man, come here. You better let that gal alone. Say, man, didn't I tell you I really didn't mean no harm? If you had to listen to what I've said, you wouldn't have had that big swollen head. Say, man, come here. You better let that gal alone. I'm getting sick and tired of the way you do. Good kind papa gotta poison you. Sprinkle goober dust all around your bed. Wake up one of these mornings, find your own self dead. She said you shouldn't say then. I said, what should I say this time, baby? She says, I don't know. My, oh my, oh my. What my baby put down. The woman I love, she got dimples in her jaws. The clothes she's wearing is made out of the best of cloth. She can take and wash them, she can hang them upside the wall. She can throw them out the window and run out and catch them a little bit before they fall. Sometimes I think you have your habits on. She said you shouldn't say that. I said, what should I say to make you mad this time, baby? She says, I don't know. My, oh my, oh my. I don't know what my baby put down. My mother sat down and cried. Say, you're too young a man, son, to have the many women you got. I looked at my mother then, I didn't even crack a smile. I said, if them women kill me, I don't mind dying. The woman I love, I won a week before last. The woman I love, I've got out of class. I thought I won you, babe, a long time ago. If you don't watch your step, I'm gonna have to let you go. She said you shouldn't say that. I said, what should I say this time, baby? She says, I don't know. But my baby puttin' down, puttin' down. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Bands kleiner und Sänger, die noch in der Swing-Ära so eine Art Beiwerk waren, traten in den Vordergrund. Unter anderem machte die elektrische Verstärkung das möglich. Es gab aber auch einen neuen Trend, Rhythm and Blues, der zum Teil noch jazzige Elemente vorweisen konnte, aber deutlich direkter war als die großen Swing-Big-Bands. Jazz wurde natürlich nach wie vor gespielt, war in dem Sinne aber kein annähernd so großes Phänomen wie der Swing. Wir hörten zweimal den Sänger und Pianisten Willie Maben, der mit Seven Sun als erster dieses oft gecoverte Stück von Willie Dixon aufgenommen und zum Standard machte. Dann hörten wir zwei Titel von ihm, das leicht nach Ska klingende Say Man von 1954 und Willie Mabens anderen großen Hit I Don't Know von 2 Jahre davor. Dass I Don't Know von Willie Maben ein großer Hit war, erkennt man unter anderem daran, dass mehrere Answer-Songs folgten. Ich habe stellvertretend dafür mal Yes I Know der Sängerin Linda Hayes ausgesucht, das 1953 Veröffentlichung fand. You've been complaining about the way I do. Been a real good woman, I've been spoiling you. Treating you like a king, served your meals in bed. You sitting here talking about me finding my own self dead. Yes, you shouldn't say that. Talking about what should I say this time, baby? Yes, I know what you've been putting down. Yes, I know you can't play me for no clown. The man I loved didn't have no clothes at all. Broke, beat, and busted, didn't have a thing on the ball. I took him and washed him and put him on some time. Bought him a Cadillac and got him off that no good wine. Sometimes I think he done lost his mind. Guess I shouldn't say that. Talking about what should I say this time, baby? Yes, I know what you've been putting down. Yes, I know you can't play me for no clown. Your papa told you, your mama sit down and cried. Said you got a real good woman, ain't you never satisfied? You said if them many women kill you, you don't mind dying. You wasn't doing a thing but just standing there lying. The clothes I bought you, just put them on the floor. Give me the keys to my Cadillac and crawl on out the door. I thought I warned you a long time ago. If you don't watch yourself, I would have to let you know. I guess I shouldn't say that. You know what I'm gonna say this time, baby? Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know what you've been putting down. Thank you. drive him all away. There are strange things happening every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Live right all of the time. There are strange things happening every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Frauen haben es nicht leicht in Framers musikalisches Fundbüro. Irgendwie sind sie immer unterrepräsentiert, aber dafür folgen jetzt gleich drei auf einen Streich. Nicht gerade viel, ich weiß, aber gute Musik ist es. Linda Hayes hatte ich schon erwähnt. Yes, I Know schaffte es auf den Platz 2 der Rhythm Blues Hitparade. Auf dieser Platte waren die Rhythmusgruppe Red Calendar am Bass und Chico Hamilton am Schlagzeug weitaus unbekannter als die ebenfalls 1923 geborene Linda Hayes, war die Gospelsängerin, die weiße Gospelsängerin, muss ich sagen, von Joan Jones aus Arkansas. Manson, die 1959 ein Gospel-Album im Rockabilly-Sound aufnahmen. Das geschah auf Dot Records. Davon gab es Strange Things Happen Every Day. Die im Juli 2025 verstorbene Connie Francis ist den Schlager Oldie Fans aus Deutschland in Ost wie West ein Begriff. Abends in der Mondscheinallee und Schöner fremder Mann fallen einem da ein. Wie hörten sie ein paar Jahre vorher mit Lipstick on Your Collar? An der Gitarre auf Lipstick on Your Collar war mit George Barnes ein Gitarrist, der mit einer Vielfalt von Musikern verschiedener Genres im Studio war, von Louis Armstrong bis hin zu den Coasters, Patsy Cline, Jackie Wilson, von den Gitarristen Carl Kress und Bucky Pizzarelli hin zu den Drifters oder Elektronikmusikpionier Raymond Scott. Wies der Rhythm and Blues von Willie Maben noch deutliche Jazz-Elemente auf, war dies beim Rhythm and Blues der nächsten beiden Platten nicht der Fall. Rhythm and Blues war ja in den 50er Jahren unter anderem auch als ein Hinweis an die Käuferschaft zu verstehen, dass es sich um schwarze Musik von schwarzen Künstlern, meist Afroamerikanern, handelte. Zwar war der Begriff Rhythm and Blues nicht ganz so diskriminierend wie der Begriff Race Music, der noch in den 30er und 40er Jahren verwendet wurde, dennoch wurde er unter anderem auch deshalb in den 60er Jahren nicht mehr für die damals neue Soul-Musik verwendet. Doch nun zu besagten zwei Platten, sowohl Bo Diddley's I Love You So wie auch Calling All Cows von den Bluesrockers sind natürlich im Blues verwurzelt. Calling All Cows und Bo Diddley's erste Single kamen 1955 in etwa zeitgleich auf den Markt. Das heißt, die Bluesrockers nutzten, wie viele andere, den sogenannten Bo Diddley Beat schon lange, bevor er diese Bezeichnung trug. We'll be right back. was born just before day. You better come and get it, we got to give it away. We're gonna give a little milk and give a little cream. We got the best that you has ever seen. Calling all cows down on the farm. Calling all cows up to the barn. We're gonna give a little buddy, little margarine. And when you get it, I know that you'll be pleased. We're going down to the pasture into the woods. We're gonna get a little something that's mighty good. Night I heard Papa and my mama say, you better stop her before she give it all away. If you want a good steak, come and go with me. I know a place to get the best that you has ever seen. Calling all cows down on the farm. Up to the barn. When you hear this song, don't be mad at me. I'm just talking about a little milk and cream. I'm just talking about a little milk and cream. I'm just talking about a little milk and cream. Zwischen dem 19. und 20. Juli 1933 nahm in New York City der Gitarrist und Sänger Sonny Scott 17 Lieder unter eigenem Namen auf. Außerdem begleitete er noch den Sänger, Pianisten und Gitarristen Walter Roland auf einigen seiner Aufnahmen und, als wenn das nicht schon ein großes Pensum gewesen wäre, unterstützte er noch die Sängerin Lucille Bogan bei deren Studio-Sessions. Das ist aber auch beinahe schon alles, was man über Sonny Scott weiß. Wir hören das Instrumental Guitar Stomp mit Sonny Scott und Walter Roland. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und nun Sonny Scott und Walter Roland mit Guitar Stomp aus dem Jahre 1933.